herzlich willkommen zum Uncast Episode 193. Das ist fast noch falsch gesagt. Langweilig. Ja, so sieht's aus. Ich hoffe, die Sendung heute ist nicht langweilig. Die Themen, das Thema ist eigentlich auch nicht langweilig, aber das Produkt vielleicht. Ja. Thema nehme ich heute Nexus 8. Ja. Dann natürlich die News auch da. Die News spannend, die Produkte, für mich jedenfalls, gern. Ja. Aber es kann ja nicht alles so toll sein. Ja. Es gibt aber auch ein paar Ausnahmen dann noch in den News. Die Community war auch sehr aktiv, da haben wir schon sehr interessante Sachen. Ja, also die ist nicht langweilig gewesen, die Community diesmal. Und dann natürlich die App der Woche. So, immer Thema am Anfang, Nexus 8 macht wenig Vorfreude. Unglaublich, das auch aus meinem Munde einmal zu hören. Ja. Das Nexus 8 ist ja immer noch mehr oder minder ein Gerücht, wenn man so will. Allerdings ein Gerücht, das so ziemlich bestätigt ist. Ja. So kann man es also sagen ungefähr. Es sollen 8,9 Zoll Display sein, ja. Und jetzt kam eben die Meldung, dass das Gerät überhaupt nicht zu einem günstigen Preis, wie zum Beispiel der Verkaufsschlager Nexus 7 ist, sondern es soll auch einen Premium-Preis haben. Ja. Das wäre natürlich ein Bruch mit der, sagen wir mal, Tradition in den letzten Jahren, dass eben die Nexus-Geräte gut, aber trotzdem günstig sind, sehr günstig sind. Eigentlich schon, muss man fairerweise sagen, weniger kosten, als sie eigentlich wert sind. Ja. Und das dämpft natürlich etwas die Freude drauf. Ja. Meiner Meinung nach aber mehr als das, als jetzt dieser Preis, ist ja wohl der Ausblick auf das, was eben bei dem Nexus 8 sein könnte. Wenn man da das realistisch betrachtet, dann kann man eigentlich etwas erwarten, wie das Nexus 7 mit etwas besseren Leistungsdaten und einem größeren Display. Das muss man leider so realistisch sagen. Ist natürlich wirklich die Frage, inwieweit hier überhaupt, naja, sag ich mal, inwieweit hier überhaupt das Format 8,9 Zoll für viele für welche Leute das interessant ist. Ja, ich will es vorsichtig ausdrücken, weil es gibt ja für alles, gibt's Befürworter-Fans, ja, und 8,9 Zoll ist sicherlich auch ein wird sicherlich seine Abnehmer finden, nur die ein großes Tablet haben wollen und nicht unbedingt so auf Mobilität Wert legen, das heißt, das Tablet wird hauptsächlich daheim benutzt oder in der Aktentasche mit rumgetragen, die sind mit einem 10,1 Zoll Tablet eigentlich wesentlich besser bedient, ja, weil es für Internetseiten beispielsweise gerade sehr viel mehr Möglichkeiten bietet durch das größere Display. Für alle, die auf Mobilität Wert legen und nicht immer eine Aktentasche mit rumschleppen wollen, für die ist das 7 Zoll Tablet eigentlich das Ideale. Ja. Bis 8 Zoll würde ich auch hingehen und sagen, ja, okay, also das kann man auch machen. Ja. Das unterscheidet sich meistens, wenn man jetzt die Ränder und so weiter vielleicht noch ein bisschen optimiert und erscheinen sich von der Größe her kaum zu einem 7 Zoll Tablet. Aber ein 8,9 Zoll Tablet, das ist dann doch schon wieder eine ganze Ecke breiter als eben das 7 Zoll und damit eben weder für die Leute perfekt, die jetzt ein mobiles Gerät brauchen, wo sie immer dabei haben wollen, noch für die Leute perfekt, die sowieso eine Aktentasche mit sich rumschleppen und einfach ein großes Display brauchen. Da ist noch die Frage, wo schlägt das dann rein? Ja. Die technischen Daten werden dann eben entscheidend sein, denke ich mal. Und da ist die Frage, was kann denn momentan bei dem Nexus 8 überhaupt interessant sein. Ja. Die Prozessoren kennen wir, die Snapdragon, die momentan auf dem Markt sind beispielsweise, ja, die sind nur wenig schneller als die Vorgängergeneration. Wenn man so einen Snapdragon 800 mit 2,3 GHz taktet, dann ist eben der Nachfolger ja nicht wesentlich schneller. Ja. Was könnte dann da noch weiter sein? 64 Bit vielleicht? Auch da ist wieder das Prozessorproblem, dass momentan eben Prozessoren mit 64 Bit noch sehr, sehr knapp sind. Und von daher ist es auch fraglich, ob, wenn das Nexus 8 dann tatsächlich jetzt in nächster Zeit herauskommen sollte, was ja geheißen hat, dass es im Juli oder im August startet, ja, dann muss ich sagen, ist es auch noch mit einem Fragezeichen versehen. Also wenn da Google nicht etwas ganz, ganz Tolles im Petto hat, was ich nicht ganz ausschließen will, in den vergangenen Jahren hat mich Google auch immer wieder positiv überrascht. Aber im Momentan sieht's eher so aus, als ob das eben ein gutes Tablet wird. Diesmal zu einem angemessenen Preis. Aber eben sonst nichts. Da müssen wir mal schauen, wie das wird. Ich bin gespannt, aber ehrlich gesagt, ich habe wenig Hoffnung, dass das Tablet für mich hier zum Beispiel ansprechend ist. Kann ja irgendwo auch nur hier von meinem Standpunkt aus hier daran gehen. Und da muss ich sagen, momentan sind mir die Arcos-Tablets am liebsten. Ich liebäugel damit zu kaufen. Ja, warum ich es noch nicht getan habe, sage ich noch am Ende der News. Da kommt nämlich noch ein kleiner Hammer, wie ich finde. Ja. Aber die Frage ist auch eben, wenn man so ein Nexus 7 hat, ja, oder jetzt gern kaufen möchte, sollte man dann aufs Nexus 8 warten. Und da ist bei mir immer noch die Antwort nein. Es gibt noch nichts, noch nicht mal das an Gerüchten, was möglicherweise für Features beinhaltet, das mich jetzt dazu bringt, zu sagen, nein, also Nexus 7 würde ich jetzt nicht mehr empfehlen, sondern würde auf jeden Fall auf das Nexus 8 warten. Und das soll was heißen. Selbst die Gerüchte, die zu lesen sind. Auch die hanebüchensten Gerüchte, ja, würden mich nicht dazu veranlassen zu sagen, oh, das ist ein geniales Teil, das muss man unbedingt haben. Und das ist schon ziemlich schlimm. Und das ist genau deswegen der Fall, weil eben momentan gar keine Komponenten im Moment auf dem Markt sind, die ein großer Wow-Effekt bringen würden. Ja, das Galaxy S5 ist zurzeit sag ich mal, der Bringer, was den technischen Standard anbetrifft. Die Geräte aus China von Xiaomi beispielsweise, die haben's in sich im Moment, ja. Die bringen riesige Leistungsdaten für wenig Geld, ja. Wer ansonsten eben, ja, sagen wir mal, etwas von dem ganzen Mainstream Markt runterspringen will und ein gutes Tablet haben will zum guten Preis, der kann bei Arcos schauen oder bei einigen anderen Anbietern. Ich habe sind mir fast die Augen rausgeflogen, ja, als ich gesehen habe, ich glaube bei Aldi ist für 169 Euro ein Quad-Core Tablet mit einem vernünftigen Display, ja, im Angebot mit USB-Host-Funktion und Card-Reader. Also es ist schon ziemlich heftig, da können ja USB-Sticks benutzen, alles mögliche. Und die Leistungsdaten sind richtig gut. Und das Teil kostet 169 Euro. Zwar nur Wi-Fi, ja, kein 3G oder LTE-Zugang natürlich, aber immerhin. Und da muss man schon sagen, da wird's kritisch. Ja, in welche Lücke will da das Nexus 8 denn noch rein? Ja? Billigheimer kann gar nicht sein. High-End-Tablet? Logisch, aber was bedeutet High-End? Ja, mit den momentanen Komponenten, es ist momentan nichts Großartiges angekündigt. Ja, der nächste große Schritt wird erst Ende des Jahres erwartet. Bis dorthin soll aber das Nexus 8 eben schon längst ausgeliefert werden. Juli, August. Und da ist dann eben die Frage, da ist gar kein Spielraum mehr für irgendwelche fantastischen fantastischen Gerüchte. Und ja, was soll daraus werden? Ein Nexus 7 mit größerem Display. Also, gut, ich sage an dieser Stelle immer gerne, wenn ich sowas höre, wo noch nicht offiziell irgendwas bestätigt ist, müssen wir natürlich mal abwarten, das sage ich immer gern, aber hier muss ich sagen, nicht abwarten. Wer ein Tablet haben will, da sollte ich jetzt ein aktuelles Tablet kaufen, sehr gut, vielleicht auch ein Nexus 7. Ich denke nicht, dass das Nexus 8 das Gerät wird, das einen richtig umhaut. Kann's eigentlich gar nicht sein. Schlimm, oder? Ich bin pessimistisch. Das erste Mal übrigens in der Nexus-Reihe, wo ich so pessimistisch bin, weil eben, wie gesagt, die Zulieferer da gar keine Chance haben, von wem auch immer, man sagt ja, das ist Asus, das Tablet, dann das Tablet kommen wird, diese Firma mit Zubehör und Prozessoren und so weiter zu versorgen, ja, wie es möglich ist. Zum Beispiel Sapphire Glass, ja, ist so eine Sache. Sehr unwahrscheinlich, dass das Nexus 8 mit Sapphire Glass kommen wird, weil die ganzen Bestände sind quasi aufgekauft worden von Apple. Ja, da ist nichts mehr vorhanden, keine Produktionskapazität mehr vorhanden. Ja, wie soll denn jetzt das Nexus 8 dann mit Sapphire Glass kommen? Also geht nicht. Ja, nur als Beispiel. Oder der 64-Bit-Prozessor. Es gibt allen Vorhersagen nach bis zum Jahresende gar nicht genug 64-Bit-Prozessoren, um jetzt wirklich noch ein weiteres Produkt, das in den Mainstream drängt, mit einem 64-Bit-Prozessor auszustatten. Ja, selbst Samsung hat mit seinen eigenen Geräten Probleme, für die eigenen Geräte genug 64-Bit-Prozessoren zusammenzubasteln. Ja. Da muss man schon sagen, das ist einfach unrealistisch. Ja. Demgegenüber steht natürlich, dass KitKat mit einem Patch vorgesehen wurde, auf 64-Bit, ja, oder mit 64-Bit zu funktionieren. Schauen wir mal, was da dann eben noch rauskommt. Aber ich möchte, wie gesagt, die Euphorie dämpfen, zu glauben, das Nexus 8 wird der Hammer wie das Nexus 7 damals. Ja, oder auch die Erneuerung des Nexus 7, was ja auch wieder immense Verbesserungen der Leistungskurve geführt hat. Und selbst wenn das Nexus 8 mit 64-Bit-Prozessor kommt, dann bezweifle ich, dass es mit 4 GB Hauptspeicher kommt. Nämlich nur dann kann auch das 64-Bit auch wirklich voll ausgereizt werden. Eigentlich müssen wir sogar sagen, mit mehr als 4 GB. Ja. 3,5 ist, glaube ich, die Grenze mit einem 32-Bit-System, ja, das angesprochen werden kann. Mit 64-Bit kann man dann eben mehr ansprechen. Und das wäre dann eben ein Vorteil von ja knapp einem halben Megabyte. Halben Gigabyte. Und ich weiß nicht, ob das jetzt The Kohl fett macht. Ja. Ist mir so schön heiß. Ne? Also, abwarten und Kaffee trinken. Ja, ich sehe immer noch dieses Werbebild da, wo das vermutete 8 Zoll Tablet da von der Dame, die jetzt gemütlich einen Kaffee schlürft, da genutzt wird. Es darf doch arg bezweifelt werden, dass das schon das Design vom Nexus 8 ist. Jo, dann komme ich mal so langsam zu den News, denn da gibt's auch was Interessantes. Robert Scoble, unser allerliebster Robert Scoble, hat sich mal wieder zu Wort gemeldet mit einer Schlagzeile, die ihn auch in Talk Android mal wieder gebracht hat, ja. Vielleicht hat er es deswegen auch gemacht. Aber es geht um das Google Glass. Robert Scoble war ja einer der ersten, die das Google Glass, die Google Glass Brille eben zum Testen zur Verfügung hatte. Und er hat es auch eindrucksvoll gemacht, ja auch mal unter der Dusche. Ja. Aber jetzt ist er gar nicht mehr so begeistert. Am Anfang schien er begeistert. Ja, das hat sich dann gedreht und gewendet. Und nun ist er alles andere als begeistert. Er kritisiert Google Glass sehr stark. Und er sagt auch, warum Google Glass dem Untergang geweiht ist. Ja, genau. Also, Zunächst mal denkt er eben, dass Google eben noch nicht sich festgelegt hat, für was soll eigentlich Google Glass sein. Ja? Und dass ihm halt auch die Geschäftsleute sagen, sie werden erst mit Google Glass rechnen, wenn feststeht, für wen das überhaupt ist. Ja, ist es nur für ein paar Geeks? Soll es in den Mainstream? Soll es mehr ein Fotodevice sein? Soll es ein Informationsdevice sein? Und in der Tat ist es so, dass man noch nicht sehen kann, dass sich Google entschlossen hat, jetzt die ein oder andere Käuferschicht hier direkt anzusprechen. Und wir müssen mal überlegen, wie lange die Google Glass jetzt schon in der Testphase ist, und es hat sich noch nicht rauskristallisiert, wer jetzt eigentlich die Kunden sein sollen. Ja? Für Gaming kann man das gleich mal vergessen, weil das ja im Prinzip ist ja nur ein HUD-Display und eben jetzt keine zwei Augen-Darstellung. Von daher scheint es auch sinnlos zu sein. Ja, vielleicht kann man mal Ingress spielen drüber. Ja, aber das war's eigentlich schon. Augmented Reality, das könnte es schon sein. Auch da ist natürlich die Frage, wenn Google sich entschließen würde, jetzt hier Augmented Reality das zu machen, was ich eigentlich immer gedacht habe von Anfang an, das ist die Hauptanwendung für Google Glass. Ja. Da gibt's aber noch keine Impulse von Google in diese Richtung. Ja. Und da sagt er eben auch, dass Google hier keine Zielgruppe hat und dass eben auch die Investoren da nicht sehr begeistert sind und dass eben kein Markt vorhanden ist und dass Google Glasses auch einstampfen wird. Das behauptet Robert Scoble und das hat natürlich einen Aufschrei gegeben, ja. In dem Artikel von Talk Android hier wird Robert Scoble hart kritisiert. Nur am Ende kommt man zu einer interessanten Einsicht. Ja? Und zwar, dass, er schreibt hier wörtlich, I don't see mainstream consumers itching to wear glass anyway. Ja? Also, der Autor des Artikels kann eben nicht erkennen, dass die Mainstream-Nutzer hier sich darum streiten werden, überhaupt das Glas die Google Glasses eben in Massen zu tragen. Ja. Und wenn das der Fall ist, dann steht für mich eines fest: Dann wird Google Glass kippen, weil Google macht nur für den Mainstream Sachen. Das ist eindeutig. Das haben die immer und immer wieder gezeigt, ja. Selbst Reader, der ja bei den, sag ich mal, Profis so extrem beliebt war, so extrem beliebt, ja. Jeder Profi hat zur Recherche irgendwie Google Reader benutzt, ja. Weg. Warum? Weil es zu wenig Leute benutzt haben. Die Masse hat es nicht benutzt. Und was die Masse nicht nutzt, ist für Google uninteressant. Und deswegen, wenn das der Fall ist, dann hat hier dieser Artikel sich auf jeden Fall hier selbst in die Irre geführt, denn dann wird Google Glasses sogar mittelfristig kippen. Da bin ich mir ganz sicher. Die nächste Newsmeldung dürfte einige erfreuen. Mich hat die sowas von kalt gelassen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, aber ich hab's ja schon mehrmals erwähnt, was ich davon halte. Google Wear wurde vorgestellt, also das Google-System für Smartwatches, ja, und Motorola hat die Moto Watch vorgestellt. Meiner Meinung nach die einzige Uhr, die designmäßig wert ist, an ein Handgelenk zu kommen. Ja, an mein Handgelenk nicht, weil ich schon seit Ewigkeiten keine Uhr mehr anziehe und das wird auch nicht mehr passieren bei all den elektronischen Geräten, die ich mit mir führe. Nein, brauchst keine Uhr, ja, definitiv nicht und auch keine Smartwatch, weil ich das Handy sowieso andauernd aus der Hosentasche ziehe, um was zu überprüfen, was zu gucken, was zu schauen, Nachrichten zu checken. Da nutzt auch keine kleine Uhr mit was weiß ich, 80 Zeichen auf dem Bildschirm, ja, wenn das überhaupt drauf passt, sondern da muss ich ran, ja. Also ich bin so wie viele, die eben auch unterwegs permanent ihr Handy rausholen und twittern und auf Google Plus rumsurfen und sich informieren über Wikipedia bei allem, was sie sehen und was ihnen da gefragt werden kann. Oh, gleich mal gucken, was sagt denn da Wikipedia dazu, was sagt das Internet dazu, bababa, ja. Also manchmal halte ich das Handy einfach so in der Hand, ja, weil es sich gar nicht lohnt, es wegzustecken, ja, wenn ich mal nicht drauf guck. Also das allerletzte, was ich brauchen würde, wäre eine Smartwatch. Aber für die Leute, die eine Smartwatch brauchen, da hat Motorola jetzt hier eine wirklich schicke Uhr rausgebracht, ja, oder will sie rausbringen, ist noch nicht verfügbar, mit einem OLED-Screen, sieht ganz toll aus, und im Prinzip kann ich ja nur über das Design was sagen. Man ist absolut sicher, dass diese Uhr mit Androidware dann herauskommt, also mit diesem Betriebssystem, was Google eben da für die Smartwatches angekündigt hat. Das gefällt mir auch optisch gut, ja. Hier gleich bei dem Video im Standbild sieht man, wie schön das Wetter eingeblendet wird. Ja gut, ich brauche muss nicht permanent das Wetter sehen, ja. Ich weiß, man kann viel Kritik an allem Möglichen äußern, wenn man will, ja, oder man kann eben auch alles positiv sehen, wenn man will. Auf jeden Fall von dem, was ich bisher an Smartwatches gesehen habe, ist natürlich das Android Wear mit Abstand das Beste, was so einer Uhr passieren kann, ja, mit Abstand. Und ebenfalls designmäßig diese Moto 360 mit dem OLED-Screen. Die haben übrigens Saphir-Glas bekommen, ja. Ist ja auch nur eine kleine Oberfläche. Da waren sie wahrscheinlich noch schnell genug, bevor Apple alles aufgekauft hat, weil das ist natürlich auch von langer Hand geplant gewesen. Klar, das kann man nicht kurzfristig mal so schnell nebenbei designen, ja. Und das ist wohl auch die Smartwatch, die Google Smartwatch, auf die man so gewartet hat. Die wird dann eben wahrscheinlich von Motorola kommen, auch wenn Motorola dann eben in Zukunft zu Lenovo gehören wird. Ist äußerst interessant eben für die Leute, die sowas mögen. Wie gesagt, das Android Wear sieht vielversprechend aus. Eine vernünftige Anwendung kann ich mir da nicht vorstellen, damit, aber eben auf jeden Fall so Anwendungen, die man eben oder die man sich eben auf einer Uhr überhaupt vorstellen kann, die werden dann bestimmt sehr gut ausgeführt werden. Die Tendenz oder die Sache mit Google Now, das ist so ein Google Now Launcher, wenn man so will, ja. Auch das sieht gut aus und ich glaube, das könnte auch einige Vorteile bieten. Aber was dann letztendlich dabei herauskommt, das muss man natürlich jetzt erstmal noch abwarten, bis die Uhr dann auch tatsächlich, die Moto-Uhr irgendwann dann auch draußen ist. Ich hab schon an anderer Stelle geschrieben, selbst wenn das Ding Kaffee kochen kann und mir eine Pizza backen kann, würde ich keine Uhr mehr heute anziehen. Ja, das ist sowas von 2000. Ja, genau. I hate Hipsters, habe ich das schon mal gesagt? Ja, also. Google Games ist jetzt eine Cross-Plattform. Oder ist jetzt Cross-Plattform verfügbar. Genau, denn Google Games gibt's auch auf iOS jetzt. Und damit stößt natürlich Google Play hier in neue Bereiche vor und macht es auch möglich, Multiplayer-Spiele mit iOS-Nutzern zu tun. Ja, dann können die sich wieder drüber beschweren, dass man jetzt mit armen Leute hier Multiplayer spielen kann. Ja, wer das jetzt nicht weiß, ja, ich sag nur Instagram, ja, wo sich dann bei Instagram so viele brüskiert haben, als Instagram auch auf Android kam. Ja, deswegen habe ich es auch bis heute noch nicht benutzt. Um Himmels Willen, jetzt können wir arme Leute ihr Essen auch noch ansehen. Ja, also das sollte darauf abzielen, dass eben jetzt auch Android-User Bilder auf Instagram hochladen können und das sowieso nur arme Leute sind, weil sie sich kein iPhone leisten können. Ja, Penners, sage ich dann nun dazu. Oh, da werde ich richtig sauer. aber wie auch immer, auf jeden Fall kann man jetzt auch iOS-User vernichten auf über diese Multiplayer-Gaming-Plattform und natürlich auch die Statistiken für iOS-Nutzer. Es ist übrigens auch sehr, sehr interessant, weil das eine gute Alternative ist. Und ja, nicht alle sind auf ein System beschränkt. Manche haben eben iOS und Android beides im Haushalt. Das kann ich mir zwar gar nicht vorstellen, ja, aber es soll es geben. Und die Leute werden sich dann bestimmt sehr, sehr freuen darüber, dass jetzt hier Google Play auf beiden Systemen verfügbar ist. Nicht sehr erfreut sind die Leute wohl über die Aussage von Google hier, das ist brandneu, das ist heute gemacht worden, ja, dass auch Google, Apple, Yahoo sich tatsächlich herausnehmen, private E-Mails durchzulesen. Und zwar nicht durch einen Algorithmus, sondern richtig durchzulesen. Das ist unfassbar. Es gab ja da eine riesen Empörung letzte Woche, als es herauskam, dass Microsoft eben eine Person, die bei Microsoft gearbeitet hat, ja, die verdächtigt wurde, eben Leaks herausgebracht zu haben über das Windows, ja, und da haben die in dem seinen privaten E-Mails gestöbert und haben geschaut, ob es da Hinweise gibt, dass also belastendes Material, und tatsächlich wurde da offenbar was gefunden. Und es zeigt mal wieder, dass man eigentlich die Nutzungsbestimmungen durchlesen sollte und dann eben entsprechend auch sagen soll, nein, das akzeptiere ich nicht, ich nehme den Dienst nicht, ich gehe woanders hin. Oder es ist unfassbar. Tatsächlich nehmen sich die Firmen Apple, Google und Yahoo tatsächlich heraus, in den AGB, ja, in den Richtlinien, in den privaten Mails zu stöbern. Auch Google ist jetzt hier offenbar gegen einen vorgegangen, der Betriebsgeheimnisse irgendwie rausgeplaudert hat. Und hier wird in den Nutzungsbedingungen, ja, steht da zum Beispiel drin, mit der Nutzung von Google Services erkennen Sie an und stimmen zu, dass Google Informationen zu Ihrem Konto und den mit diesem Konto verbundenen Content möglicherweise aufruft, erhält oder weitergibt, wenn dies aus rechtlichen Gründen erforderlich ist, oder Google sich in gutem Glauben befindet, dass der Zugriff auf diese Informationen, die Beibehaltung oder die Weitergabe notwendig sind. Und das ist einfach unfassbar, ja, finde ich. Und diese Formulierung lässt eben Zugriffe zu, die weit über das hinausgehen, was man sich hier so vorgestellt hat, ja. Weiterhin steht hier auch, dass sich Google eben vorbehält, im Falle der Verletzung seiner Rechte, des Eigentums oder der Sicherheit von Google, seiner Nutzer und der Öffentlichkeit auf Inhalte zuzugreifen, so wie dies gesetzlich vorgeschrieben oder zulässig ist. Es ist ein unglaublicher Vorgang. Für mich gibt's eigentlich nur eine Konsequenz daraus, wenn ich nicht schon längst von Google Mail weg gewesen wäre, den Google Mail Account zu schließen. Oder nicht mehr zu benutzen zumindest, ja. Unfassbar, was da abgeht. Und deswegen auch, schaut euch immer die Nutzungsbedingungen ganz klar an. Natürlich gibt es rechtliche Vorgaben, die eingehalten werden müssen. Also wenn es zum Beispiel eine richterliche Anordnung gibt für den Zugriff auf die Mail, dann kann sich keine Firma mehr hier dagegen wehren. Ja, das wäre illegal. Aber wenn natürlich die Daten verschlüsselt abgelegt sind, dann kann niemand auf die Daten zugreifen, ja. Nur das Problem ist, dass eben die Daten auf den Servern bei Google auch nach diesem neuen Gmail-Krimskrams Nebelkerzen-Gedöns, ja, mit der Verschlüsselung, da liegen die Daten unverschlüsselt auf den Servern und werden nur verschlüsselt zur Übertragung von dem Kunden zum Server, beziehungsweise zwischen den Google-Servern untereinander. Ja, und selbst unter den Google-Servern untereinander war das früher unverschlüsselt passiert, das muss man sich vorstellen. Ja. Von daher kann natürlich da gefragt werden, warum werden die Daten überhaupt unverschlüsselt abgelegt? Und Ende-zu-Ende Verschlüsselung ist entsprechend dann das Einzige, was sicher ist. Oder eben ein Dienstanbieter, der sowas ausschließt, beziehungsweise die Zugriffe auf die Mails in den Bestimmungen auf die absolut rechtlichen Notwendigkeiten beschränkt, wie das zum Beispiel auch posteo.de macht. Ja, und dort sind auch die Daten verschlüsselt abgelegt. Man arbeitet mit Perfect Forward Secrecy, übertragen zu den Kunden, sodass auch ein Masterschlüssel nicht abgefangen oder erpresst werden kann. Außerdem ist posteo.de in Deutschland angesiedelt, von daher schlägt die NSA Erpressungstaktik auch nicht an bei posteo.de. Es gibt noch mehr, mal informieren, es gibt noch mehr sichere Mail-Anbieter, wo man hingehen kann. Und gut. Was weiter? iTunes für Android. Das ist doch auch noch eine interessante Geschichte. Es gibt Gerüchte, dass angeblich Apple in Erwägung zieht, iTunes für Android herauszubringen, weil die Musikverkäufe am Abflauen sind bei iTunes. Interessant. Mehrere Aspekte sind da interessant. Bringt Apple eine Android-App heraus? Ich weiß ja nicht, ja. Auch interessant wäre an der Meldung das Eingeständnis dann, dass eben offenbar bei den Musikverkäufen bei iTunes, dass es da offenbar Probleme gibt, nachdem so viel Konkurrenz auf dem Markt ist. Also nichts mehr mit Platzhirsch iTunes, ja, sondern da haben wohl auch nicht zuletzt die Streamingdienste hier dem iTunes ganz schön zugesetzt. Das heißt nicht, dass jetzt an den Gerüchten was dran ist, dass eben tatsächlich eine iTunes-App herauskommt. Es gab schon so viele Gerüchte über Apple macht dies, Apple macht das, aber in Wirklichkeit hatten sie bisher immer die Finger weggelassen von Android. Ist ja auch klar. Ja, das ist so wie ein Feind, den man erst dann anerkennt, wenn man was für ihn für seine Plattform macht, ja. Solange man den ignoriert und die Existenz, ja, verflucht, ja. Solange kann man den eigenen Kunden anders sagen, was Android, auf dieses Niveau gehen wir gar nicht erst, ja. Wenn sie aber eine App rausbringen für Android, dann sind sie voll in der Liga drin, ja, und dann ist es eine Ehrung für die Android-Sphere, ja, wenn Apple eine App schreibt, nicht weil die dann eine eigene Bloatware drauf machen, weil da bin ich fest davon überzeugt, iTunes, das wäre vermutlich die größte Bloatware-App, die es gibt, das käme Lebkuchen Darknet auf mein Handy drauf, ja. Es wäre trotzdem eine Art Anerkennung und deswegen halte ich das aber auch für im Moment jedenfalls noch an den Haaren herbeigezogen. Ja. Mag sein, dass hier ein Insider, bei Billboard war das gestanden, dass hier ein Insider vielleicht mehr weiß, aber also da muss ich schon sagen, das wäre schon ein tiefer Fall. Vor allem für den iTunes Store, weil, wie gesagt, damit würde eingestanden werden, dass iTunes ziemliche Probleme hat. Gut. Dann haben wir noch Xiaomi Redmi Note. Ist jetzt offiziell bestätigt. Der CEO hat persönlich hier sich verplappert, beziehungsweise hat es eben bestätigt. Das wussten wir eigentlich schon vorher, klar, ne? Aber in wenigen Tagen soll es vorgestellt werden, das Redmi Note. Und das ist ein sogenanntes Budget-Smartphone, das einen sehr, sehr niedrigen Preis hat, aber dennoch von den Daten her ziemlich interessant ist, ziemlich gut ist. sogar. So kennt man das. Und das ist das, was ich gemeint habe. Die Konkurrenz aus China ist momentan sehr stark am Druck machen. Die bietet nämlich extrem gute Preise an für sehr gute Leistung. Ja? Und das, da werden noch einige dran zu kauen haben. HTC tut mir jetzt ehrlich schon leid. 5,5 Zoll Display, 720p Auflösung, mit 1,4 oder 1,6 Gigahertz Octa-Core Prozessor. Hammer, oder? Und preislich soll es zumindest in China bei $139 liegen, das Teil. Ha! Irre, oder? Stell dir mal vor, das Teil kommt bei uns für 159, ja, Euro raus, das wäre der Hammer, aber selbst für 199 Euro, das wäre von den technischen Daten her extrem genial, ja, zu dem Preis. Wahnsinn. Also auch da muss ich sagen, holla die Waldfee, müssen wir abwarten. Xiaomi, das Redmi Note, das könnte wirklich ein Knaller werden bei uns. Mal schauen. Wenn's dann rechtzeitig genug rauskommt, das kann ja sein, dass es sich wieder verzögert. Ja. So still und heimlich übrigens, ja. Ich glaube, ich hatte mal davon berichtet, aber irgendwie geht das in der Presse wohl komplett unter. Ja, komplett geht das unter. Und zwar, dass es das Oppo N1 immer noch, Leute, immer noch offiziell zu kaufen gibt. 449 Euro kostet das Teil und es kommt mit CyanogenMod. Ja, das ist ja das erste Phone, das mit CyanogenMod rauskam, direkt vom Hersteller her und ganz offiziell. Ja, ohne dass ihr routen müsst und das drauf machen müsst, sondern nein, das ist das Betriebssystem von Oppo N1, ja, mit wirklich exzellenten Leistungsdaten, das muss man auch ganz klar sagen. Das zieht einem die Schuhe aus. 5,9 Zoll Display mit 1080 mal 1920, Full HD XF, ja, Multitouch, Display Gorilla Glass 3 ist drin, ein Qualcomm Snapdragon 600 Quad-Core Prozessor mit 1,7 Gigahertz. Geliefert wird eben das Android CyanogenMod, das auf 4.2 basiert. Davon nicht abschrecken lassen, weil das spielt ja bei CyanogenMod irgendwo keine Rolle. Ja, die haben da schon ihren eigenen Entwicklungsstrang mittlerweile. 3610 mAh Akku, 13 Megapixel Kamera drin. Und erfreulicherweise trotz des großen Displays 213 Gramm Gewicht nur, finde ich ausgesprochen gut. Und das Ganze gibt es sogar in einer CyanogenMod Limited Edition, ja, immer noch zu kaufen. Oder in der normalen Edition jeweils mit, beziehungsweise das CyanogenMod Edition mit 16 GB. Die normale Edition gibt es mit 16 oder 32 GB. Speicher, Flash-Speicher und ja, das wollte ich nur noch mal gesagt haben. Ja, das gibt es leider bei uns komplett ignoriert, ja, durch die Mainstream-Presse eigentlich, oder obwohl kann man so nicht sagen, nur dann weiter auch durch die Technikpresse irgendwo ignoriert. Ja, Oppo könnte das neue Arcos werden. Super Geräte, ja, aber keiner will was davon wissen. Keiner will was davon gewusst haben. Ja, und auch kein Wunder, wenn nirgendwo darüber berichtet wird. Ja, da heißt immer nur Samsung, HTC, Huawei, vielleicht noch Huawei und LG, ja, Asus, ja, und Oppo. Okay, tja, das Beste muss halt nicht immer das Bekannteste sein. Ja. Übrigens, wer jetzt zurückgeschreckt ist von einem 5,9 Zoll Display, der wird auch interessant sein. Für den wird auch interessant sein, dass Oppo eine 5-Zoll-Mini-Version von dem Oppo N1 vorbereitet, ja, und ich hoffe, dass es hier keine weiteren technischen Mini-Abspeckungen gibt, ja, das ist ja immer das Problem, sobald ein Gerät Mini heißt, da wird nur nicht das Display kleiner, sondern auch die Leistungsdaten. Das ist natürlich blöde. Warum sollte man kleinere Leistungsdaten haben? Deswegen kann ich eigentlich nur abraten von Mini-Versionen. Ich möchte the real deal haben. Ja. Aber vielleicht ist das ja hier bei dem Oppo N1 anders. Genaueres weiß man noch nicht, ja. Aber wie gesagt, 5 Zoll für die Leute, die jetzt sagen, 5,9 Zoll ist mir viel zu groß, ne? Ist ja immerhin fast 6 Zoll, die könnten sich da freuen darauf. So, was noch verfügbar ist jetzt, ja, auch das ist so eine Geschichte, ist verfügbar in Großbritannien und auch in Europa. Ja, ja, genau. Schöne Unterscheidung, ne? Kann man kaufen das Jotaphone. Jotaphone, das ist das interessante Gerät, wo ich euch schon mal darüber erzählt habe. Das hat auf der Vorderseite ein normales Color-LCD-Display und auf der Rückseite ein E-Ink-Display, wo also Informationen eingeblendet werden können, die sich eben nicht dauernd wechseln, also zum Beispiel Informationen, Wetterinformationen, die, eine Uhr beziehungsweise andere Sachen oder eben auch der E-Book-Reader nutzen kann zum Anzeigen von Text. Somit hat man so ein schönes Color-Display, mit dem man ganz normal arbeiten kann, aber wenn man dann eben umdreht, hat man ein schönes, klares Display, bei dem man auch in prallem Sonnenlicht noch ein Buch lesen kann. Ja, also das Beste von beiden Welten und deswegen hat mich das Gerät von Anfang an sehr fasziniert. Und diese Geräte sind eben jetzt auch tatsächlich verfügbar. Das war ja lange Zeit nicht immer hundertprozentig klar, wo das überall verkauft werden wird. Aber hier kann man jetzt zuschlagen. In Deutschland kostet das Gerät, das Jotaphone in Schwarz, 499 Euro. Genau, und die technischen Daten sind auch, wie gesagt, okay, das Hauptaugenmerk liegt natürlich eben auf dem Display, das ist ja klar. Das kann man sich ja schon vorstellen. Der Lesekomfort wird halt da sehr stark herausgehoben bei dem Gerät. Die technischen Daten sind dann Android Jelly Bean 4.2.2, ein Dual-Core 1,6 GHz Kreit-Prozessor. Dann, was haben wir noch? 146 Gramm schwer. Das ist okay. 4,3 Zoll Display. Das ist natürlich schon relativ klein. Das muss man leider sagen. Also für, das ist das, was mich am meisten abgeschreckt hat. Ja. Also Hauptbildschirm, 1280 mal 720 Display, LCD, 16,7 Millionen Farben, klar. Und auf der Rückseite ebenfalls 4,3 Zoll Display mit 46 mal 360 Bildpunkte, EPD Display, 16 Graustufen, eben für dieses E-Ink. Die Kamera mit 13 Megapixeln, überraschenderweise gut, Speicher ebenfalls 2 GB RAM, hammerhart, und 32 GB eMMC. Damit ist es speichermäßig sehr gut ausgestattet und dürfte als E-Book-Reader mehr als ausreichend sein, beziehungsweise dann eben auch alle aktuellen Apps mit genug Power versorgen, ja, mit dieser Konfiguration. Da braucht man sich also keine Gedanken zu machen. Sehr schön die 2 GB Hauptspeicher. Und ja, GPS und so weiter, alles mit an Bord, ist also ein vollwertiges Android-Gerät mit 2 Displays. Ist das nicht schön? Cool, ne? Also ich würde da sagen, für Leute, die beides mitmachen wollen und auch viel lesen, mal gucken, aber schaut euch erstmal im Geschäft irgendein Gerät an mit 4,3 Zoll Display, ob euch die Größe da zusagt, weil es ist ja heute schon fast als Mini-Display zu bezeichnen, ja? Die Displays werden ja immer größer. Und wer da so ein Samsung gewohnt ist, der da so ein 4,3 Zoll Display sieht, dann Katastrophe. Ja, ich habe vorhin schon mal gesagt, Huawei. Ja, Huawei macht ja doch recht gute Handys mittlerweile, kann man schon so sagen. Android haben die da richtig schön adaptiert. Und jetzt kam ja raus, dass die NSA massiv Huawei ausspioniert hat und sogar sich Zugang zum Huawei-Quellcode verschafft hat, offenbar aber keine Änderungen eingeschleust hat. Ja, und Huawei lässt sich das nicht gefallen und schießt jetzt heftig gegen die NSA da zurück mit ihrem Statement. Und das war also die gehen da jetzt richtig hart ran. Offenbar gab es da wohl Verstimmungen. Die US-Regierung beschuldigt Huawei seinerseits zu spionieren mit ihren Geräten. Da zeigt ja der Richtige auf den Richtigen, ne? Man, die Welt weiß ja, was die NSA so macht, ja, und dass die Geräte aus den USA eben nicht mehr sicher sind. Und die zeigen jetzt auf den anderen, ja, was ist denn da im Hintergrund passiert? Das würde mich schon mal interessieren. Hat Huawei vielleicht sich geweigert, eine NSA-Abhörschnittstelle einzubauen in ihren Geräten? Naja, egal. Wir werden es nie erfahren. Auf jeden Fall würde ich Huawei immer noch mehr meinen Daten anvertrauen als Geräten aus den USA. So viel steht schon mal fest. Und das zeigt auch Huawei, die gesagt haben, dass sie eben für keinerlei Regierung irgendwelche Spionageaufgaben erfüllen werden wollen oder hatten, ja, weder für die amerikanischen noch für die chinesische Regierung. Sie sind ein unabhängiges Unternehmen, und ich weiß nicht, was für Gründe die NSA da hat. Wie gesagt, für mich kommt da eher sowas wie Diskredition oder Diskreditierung eben in meinen Gedankengang, wenn ich das so höre. Ja, ist ein altes beliebtes Spiel. Ja, macht niemand nicht so, wie du willst, dann tust du ihn diskreditieren und schon, ja, ist es schlecht für ihn. Ja, also die sind überhaupt gar nicht begeistert davon. Und ich hoffe, dass sie sich jetzt nicht aus dem Markt zurückziehen. In den USA sind sie halt jetzt sehr stark unter Druck, weil eben jetzt US-Offizielle eben Huawei als Sicherheitsrisiko dargestellt haben. Also in US-Firmen wird man Huawei nicht mehr einsetzen können, ja? Ohne dass man hier einen grünen Boden geklagt wird. Also sehr, sehr bedenklich, was da momentan abläuft. Aber wie gesagt, uns sollte das nicht weiter interessieren, ja, weil das dann eben eher ja positiv für uns ist. Ne? Darüber hinaus ist natürlich ein absolut schäbiges Verhalten von der NSA, diese Firma hier zu so auszuspionieren und so zu attackieren, auch Offizielle von dieser Firma und auch wie gesagt, die technischen Sachen wurden ja massiv ausspioniert. Ist eben auch in den USA der größte Konkurrent zu Cisco. Ja? Vielleicht ist es ja auch so eine protektive Maßnahme. Ja? Wir schützen Cisco. Ja? Für echte Amerikaner nur Cisco-Router, nicht diese Huawei-Spionage-Dinger. Gell? Ja? Ja? Echte Amerikaner, genau. Selfish OS. Das wäre ja vielleicht auch noch eine Alternative zu dem ganzen NSA-Ausspionage-Gedöns, ja. Vollkommen frei und ein richtig schönes, frisches Konzept, was dahinter steht. Ein richtiges freiheitliches Konzept, ja. Natürlich auf Linux-Basis und auch teilweise kompatibel zu Android. Ich habe es ja schon mal gesagt, also es laufen über ja bestimmte Umwege, die sind gar nicht so schlimm, auch Android-Apps da drauf. Und Selfish OS ist jetzt aus der Beta raus und in der offiziellen Version 1.0 verfügbar. Juhu, herzlichen Glückwunsch an Jolla! Ja, ehemalige Nokia-Mitarbeiter übrigens, die das hier gegründet haben, das Unternehmen, und da muss ich schon sagen, beeindruckend, beeindruckend, wie schnell die da was Vernünftiges auf die Beine gestellt haben. Das System sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Ich habe hier auch was verlinkt, da könnt ihr mal sehen, so ein paar Screenshots und so. Da gibt es auch noch Videos und alles Mögliche dazu. Ich finde es sehr, sehr toll. Und das gefällt mir immer mehr, jetzt wo es aus der Beta raus ist. Ehrlich gesagt, ich warte darauf, bis eine offizielle Version rauskommt, mit der man das Nexus 4 flashen kann, Leute, und dann werde ich mir das umflashen. Ja, ich habe mich jetzt entschlossen, weil das wird ja immer schlimmer hier. Und da habe ich mich jetzt entschlossen, ich werde, sobald es eine offizielle Version von Selfish OS für das Nexus 4 gibt, werde ich das flashen. Ja, ich weiß, es gibt schon eine, die funktioniert, aber das möchte ich nicht machen. Ja, braucht, wie gesagt, das Gerät auch produktiv. Allerdings ist die Frage, ob das herauskommt. Es ist unklar. Anfragen an Jolla bezüglich dessen verweisen immer, dass man aufpassen soll. In den nächsten Monaten wird es Selfish OS für Android geben. Aber ich befürchte, damit meinen die den Sail OS Launcher, der erscheinen soll. Ja, das soll ja auch rauskommen. Und nicht etwa, dass man sein Gerät komplett auf Sailfish OS umstellen kann. Das wäre natürlich schade und der Sailfish OS Launcher interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ja. Da habe ich so einen selben Kram ja hinten dran immer noch und habe wieder nur mehr Speicher auf meinem Telefon verbraucht. Nein, nein, nein. So nicht. Aber schauen wir mal, ansonsten das Yola-Telefon, auf dem das Sailfish OS nativ auch läuft, das kostet 399 Euro. Ich habe es ja schon mehrfach erwähnt. Leider sind die technischen Daten nicht so gut, dass man mich damit hinter den Ofen hervorlocken kann. Schade, schade, schade. Und auch die Displaygröße ist für mich also vollkommen ungenügend. Also schade drum, aber wie gesagt, vielleicht kommt's ja noch. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sailfish OS auf dem Nexus 4 offiziell laufen würde und vielleicht auch auf dem Nexus 7. Das wäre noch das Ding. Also wenn das laufen würde auf dem Nexus 7, ich würde sofort einen Nexus 7 kaufen. Ja, auf der Stelle jetzt sofort würde ich hingehen, würde es kaufen, wenn eine offizielle Version von Sailfish OS vom Nexus 7 geben würde. Vielleicht sollte Jolla mal das so machen, wie früher haben das einige Firmen gemacht, ja. Die könnten doch auch Nexus 7 Geräte kaufen, könnten dort drauf in der Firma selbst schon das Sailfish OS draufflashen und das dann mit Sailfish OS verkaufen. Hallo Leute, hier, ne? Ich kaufe sofort eins und gebe auch noch 50 Euro dazu, wenn das schon fertig eingerichtet ist und alles, ja. So cool. Nur her damit. Also, Sailfish OS ist raus aus der Beta. Viel Glück! LG bringt, ja, die Smart Birne, ja. Naja. Also, Leute, ist euch schon mal aufgefallen, dass immer mehr Firmen Kickstarter-Projekte klauen und dann selbst rausbringen? Ja, sowas gab es nämlich schon mal als Kickstarter-Projekt, wurde auch finanziert. Leider hat man dann irgendwie nichts mehr davon gehört. Und jetzt bringt LG eben dieses so eine Smart-Birne raus, ja, Smart Bulb, für Android und iOS, Smart Lightning, so soll das Ganze betitelt sein. Und das integriert sich also in diese LG Heimsteuerung, die ich ja schon mal angesprochen habe. Ja. Und damit kann man eben mit dem Android-Gerät die Lampe entsprechend steuern. Ja, klar, aus, das ist natürlich, ja, das haut einem nicht vom Stuhl. Allerdings gibt es noch ein paar andere Funktionen, beispielsweise kann man, wenn man Musik hört, ja, die Lampe entsprechend leuchten lassen, ja, Lampen flackern lassen, entsprechend sogar, wenn man einen Anruf bekommt, dann kann man so einstellen, dass die Lampe anfängt zu flackern. Ja, also für die Leute, die permanent vergessen, ihr Handy ja laut zu schalten, ja, und dann mal wieder einen Anruf verpasst haben, die können das so einstellen, dass das Licht anfängt zu flackern, ja, wenn jemand anruft. Ne? Ich weiß nicht, ob das besonders toll ist, aber auf jeden Fall hilft's, dass man den Anruf nicht mehr verpasst. Die Preise für die Birne wird bei etwa 32 Dollar liegen, was eigentlich noch ganz okay ist, muss ich sagen, für so eine Smart-Birne. Ob ich mir sowas holen würde, wird ganz klar davon abhängen, was für zusätzliche Funktionen eben noch angeboten werden. Sehr interessant allerdings, wenn das auch bei uns dann integriert wäre, dass man hier einen Modus hat, bei dem die Lampe einen emuliert. Das heißt, dass es nach außen hin so aussieht, als ob man daheim wäre. Das heißt, unregelmäßig mal an, ausschalten, ja, zu bestimmten Zeiten nachts dann auslassen, so dass es nicht auffällt, ebenso ein normales Benutzerprofil nachahmen. Und das wäre schon eine schöne, interessante Sache. Ich meine, nicht, dass ich das jetzt brauche, ja, sowieso immer daheim Oder irgendjemand ist bei mir immer daheim. Hier geht's zu wie auf dem Bahnhof, Leute. Für viele Leute mit einem eigenen Haus oder so ist das schon, wäre das schon eine interessante Sache. Ja. Cool, also die LG Smart Bulb geklaut von Kickstarter. Nein, nein, ich meine, bringen die jetzt raus, ja, klar. ja, Sony bringt auch noch was raus. Und zwar, und deswegen warte ich noch, ja, hier jetzt das Arcus-Tablet zu holen. Ja. Ich hätte schon hier das Arcus-Tablet. Wenn nicht Sony das neue Xperia Z2 Tablets demnächst jetzt herausbringt, ja, ein paar Tage müssen wir noch warten. Nächste Woche soll es soweit sein, das Sony Xperia Z2 Tablet 10,1 Zoll großes Display, mir zwar ein bisschen zu groß, aber Triluminous Display, 1920 x 1200 Pixel Auflösung. Ein 2,3 Gigahertz Snapdragon 801 Quad-Core Prozessor, ja, und 3 Gigabyte Hauptspeicher, ja. Dann gibt es das Tablet mit 16 oder 32 Gigabyte Speicher und per MicroSD-Karte kann man bis zu 64 Gigabyte draufknallen, ja. Android 4.4 KitKat ist drauf. Wie die das mit der SD-Karte dann gelöst haben, weiß ich auch nicht. Des Weiteren hat es dann eine 8,1 Megapixel Kamera, was für ein Tablet natürlich ausgezeichnet ist. Eine Front-Facing Kamera von 2,2 Megapixel, was noch besser ist. Ja, also dem Videochat in perfekter Qualität steht da nichts mehr im Weg. Einen großen Akku und Staub und wassergeschützt, Leute. Ja, 439 Gramm. Das wäre natürlich ein richtig gutes Teil. Der Preis ist aber leider wieder, naja, nicht ganz so gut. Also, ich meine, für die Leistungsdaten geht er voll und ganz okay. 499 für Wi-Fi und 548 für LTE 4G-Version. Nein, halt, Entschuldigung, mit 32 GB kostet dann 548 und die LTE 4G-Version mit 16 GB kostet 649 Euro. Das ist natürlich schon eine ganze Stange Geld. Deswegen, ich würde fast sagen, das Arcus wird's bei mir machen, ja. Ich will ja weg von von diesen immer mehr, immer schneller, immer besser, und dann habe ich ein paar Funktionen nicht. Zum Beispiel die Telefonfunktion, die brauche ich auch im Tablet, das wird nämlich dann auch das Handy ersetzen. Ja, habe ich kein Problem damit. Aber selbst wenn das Z2 so eine Telefonfunktion hätte, was ich stark bezweifle, dann wäre das für 649 Euro für die 4G-Version einfach zu teuer. Ja, einfach zu teuer. Zum Vergleich, die LTE 4G-Version mit Telefonfunktion als 8-Zoll-Tablet kostet bei Arcus 239 Euro. Ja, natürlich sind die Leistungsdaten da deutlich schlechter. Ja. Deswegen noch ein bisschen so in der Bredouille, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Okay, aber das war's jetzt mal mit den News. Jetzt komme ich noch schnell zu den Community-Meldungen. Ich habe ja schon wieder ziemlich lang gequatscht. Offenbar kommt ein neues KitKat-Update. Das schreibt der Stefan. Und zwar die Version KTU 65. Und möglicherweise wird da auch ein Bugfix enthalten sein, um die drastische Batterie, um das drastische Batterieproblem in den Griff zu bekommen. Ja. Denn oftmals ist es so, dass wenn man die Kamera startet, dass ruckzuck die Batterie leer ist und das dann auf einmal auch Strom verbraucht, obwohl man die Kamera wieder geschlossen hat, etc. Also wird im Prinzip im Hintergrund nicht mehr beendet. Und ich habe zum Glück das Problem noch nicht gehabt. Aber hier wäre es möglich, dass es eben hier einen Bugfix geben soll. Ja, das Problem mit der Kamera trat aber bei 4.4.2 auf und jetzt soll eben 4.4.3 offensichtlich hier herauskommen. Was sonst noch drauf ist und ob sonst noch was gefixt wird, das weiß ich nicht. Sicherlich werden wieder ein paar Sicherheitsupdates damit eingeflossen sein, von denen wir natürlich wie immer bei Google nicht viel erfahren werden. Der Chromecast für 35 Euro gibt es im Play Store, auch das schreibt der Stefan. Im offiziellen Google Play Store dürfte die Werbung mittlerweile, dürftet ihr schon gesehen haben. bietet eben den Chromecast an. Für die Leute, die das wollen, 35 Euro und dann könnt ihr euer TV mit eurem Android-Handy so weit verknüpfen, dass ihr eben Inhalte, Multimedia-Inhalte vom Handy auf den TV streamen könnt, beziehungsweise auch direkt vom Chrome, von den entsprechenden Google-Diensten zu Chromecast. Für Leute, die keine Google-Dienste benutzen für ihre Multimedia-Sachen, ist es dann eher ein Luftgebilde. Nein, also das ist eher nicht zu empfehlen, weil eben das ganz klar auf die Google-Dienste abgestimmt ist, der Chromecast. Dann noch eine Anleitung für Leute, die sich für Jabber interessieren, ja. Moment mal, jetzt muss ich mal gucken, dass ich nichts Falsches sage. Da hat sich nämlich noch jemand in dem Post von Volker gemeldet und hat da noch einen Link hinzugefügt zu einer Seite mit einer sehr, sehr schönen Anleitung für Xabber. Man kann das schon von einer Schritt-für-Schritt-Anleitung sprechen. Und Moment, wo hab ich's hier? Wo ist es denn jetzt hier? Sorry, Leute, das ist jetzt gerade Such, aber das ist irgendwie verzwickt. So, hier haben wir es auch. Ich wollte eben noch sicher gehen, dass es auch richtig ist. Und zwar jabber-server.de. Die haben hier dem Volker geantwortet und haben hier einen Link, den ich jetzt auch nochmal in die Shownotes reingemacht habe für diese Woche. Zwar, wie gesagt, eine Anleitung für Xabber. Und das ist richtig schön gelungen. Das sollte eigentlich dann auch kein Problem mehr sein für die Leute, das hier richtig einzurichten. Gut. Dann komme ich zur App der Woche am Schluss. Und zwar eine sehr ausgefallene App. Tokalab nennt die sich. Und da müsst ihr mit Elementen, ja, mit den Perioden, Elementen, also mit den Elementen aus der Periodentabelle, genau, müsst ihr kleine, wenn man es ein bisschen übertreiben will, Experimente machen, ja, und dann könnt ihr anhand von den Experimenten sehen, wie sich die Elemente weiter entwickeln oder verändern, ja. Zum Beispiel, wenn ihr ein Element erhitzt, ja, dann kann daraus ein anderes Element entstehen, oder ihr friert es ein, oder ihr bringt es mit Wasser in Verbindung, ja. Das alles kann man hier dann tun. Die Elemente sind sehr lustig gestaltet. Also es richtet sich nicht ausschließlich an das jüngere Publikum, aber die Elemente sind schon irgendwie süß, ja, und haben noch irgendwie so ein Eigenleben. Man muss, wie gesagt, irgendwie so in die Petrischale bringen und dann entsprechend quälen. Und dann könnt ihr dann entsprechend die Resultate sehen. Und das geht dann auch immer weiter. Und so kriegt man dann schnell spitz, dass die Elemente teilweise auch nur deswegen entstehen, weil sie eben behandelt werden, beziehungsweise weil sie sich eben durch Einwirkung von außen auch verändern können. Und da ist also alles möglich drin, wie gesagt, die Zentrifugen, Bunsenbrenner kann man benutzen, ja, und man kann die auch magnetisch machen, ja, oder, also gibt's jede Menge Möglichkeiten, ein richtiges kleines Labor, mit dem man eben die Elemente da, ja, ich will fast sagen, quälen kann. Und dann entsprechend auch irgendwann die gesamte Periodentabelle vor sich hat. So ist das. Also für jeden, der wissenschaftlich ganz abgeneigt ist, ja, mal hier die Periodentabelle mal etwas lustigere Formen zu sehen, mit auch teilweise seltsamen Reaktionen, der kann das ganz toll machen mit Tokalab. Preis kostet 2,69 €. Ich glaube, für die App ist das ganz okay. Allerdings braucht man 72 Megabyte Speicher. Ich weiß gar nicht, woher die denn, wieso die so viel Speicher verbraten, aber ja, kann man manchmal nicht wissen. Gut. Dann sind wir am Ende vom Uncast, Leute. Ja. Oder am Ende des Uncasts. Schon wieder. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, dann nur her damit auf Google Plus. Einfach oben Uncast eingeben und dann könnt ihr die Uncast Community auswählen. Oder ihr schreibt mir eine Mail. rio@thenetcasts.com. rio@thenetcasts.com. Mit Y und O bitte. Und ihr findet die ganzen Links und Informationen auch auf der Seite uncast.thenetcasts.com. Bitte an die Mehrzahl denken, uncast.thenetcasts.com, ja, mit S hinten, sonst landet ihr irgendwo anders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Und natürlich die kleinen grünen Antennen bitte auch steif halten, gell? Ja. Also, tschüss!